19. Brief. Wie fühlt es sich an, ein Baum zu sein? Liebe Vanessa, dies ist eigentlich der zweite Teil meines Briefs von heute Morgen. Bleiben wir also noch ein wenig bei den Holons. Mit das Wichtigste an einem Holon ist, dass wir es von zwei Standpunkten aus betrachten können. Wir können den Standpunkt des äußeren Betrachters und den des Holons selbst einnehmen. Man spricht hier manchmal vom Standpunkt der dritten Person und dem der ersten Person. Damit ist gemeint, dass ein Holon sowohl Objekt der Betrachtung durch einen anderen als auch Subjekt seiner eigenen Betrachtung sein kann. Nehmen wir ein naheliegendes Beispiel für ein Holon, Vanessa. Du bist von grundsätzlich zwei Standpunkten auszusehen, nämlich von meinem oder dem irgendeines Dritten und von deinem aus. Aus meiner Sicht bist du, da draußen in meiner Welt, eine junge Frau, die ich liebe, der ich ein erfülltes und glückliches Leben wünsche, die wunderbar und pfiffig und humorvoll und fürchterlich stur ist, die mir manchmal den letzten Nerv raubt, wie ich ihr und so weiter. Aber was kann ich über deinen Standpunkt sagen? Eigentlich gar nichts. Außer, dass du weißt, wie das ist, du zu sein. Nur du weißt, wie es ist, deines Vanessa-Seins inne zu sein. Du weißt also, wie es sich anfühlt, Vanessa zu sein. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, Jeremy zu sein. Und Sergi weiß, wie es sich anfühlt, Sergi zu sein. Ich denke oft, wie das wohl ist, Vanessa zu sein oder Sergi zu sein. Aber normalerweise ist Jeremy das einzige Holon, von dem ich das wirklich weiß. Entscheidend ist nun, dass jedes Holon im Universum dieses »wie es sich anfühlt« hat. Es ist demnach durchaus sinnvoll, seine Neugier noch viel weiter auszudehnen. Nicht nur »wie fühlt es sich an, Vanessa zu sein« oder »wie fühlt es sich an, Sergi zu sein«, sondern auch »wie fühlt es sich an, meine Rosen zu sein« oder »wie fühlt es sich an, diese silbrige Birke vor meinem Bürofenster zu sein«, oder »wie fühlt es sich an, dieser Felsbrocken zu sein, der wie ein Beschützer neben unserem Haus auf dem Hügel steht«, oder »wie fühlt es sich an, dieser unglaubliche Eisregensturm zu sein, der eben jetzt draußen tobt«. Oder anders gesagt, jedes Holon im Universum besitzt ein gewisses Maß an Gewahrsein, Fühlen. Jedes Holon ist eine Art Sammelpunkt oder Sammelgefäß für Gewahrsein, Fühlen. Man könnte auch sagen, jedes Holon sei eine Art Vergrößerungsglas, aber es sammelt und bündelt nicht Sonnenstrahlen, sondern Gewahrsein, Fühlen. Wenn du dir das Gewahrsein, Fühlen als einen Fluss vorstellst, dann wäre jedes Holon im gesamten Universum ein größerer oder kleinerer Wirbel in diesem Fluss. Die Art des Gewahrsein-Fühlens eines Holons hängt von der Komplexität seines jeweiligen Musters ab. Unbelebt wie Gestein, lebendig wie ein Baum, aller möglichen Gefühle fähig wie ein Hund, denkend wie ein Wissenschaftler. Wir nehmen an, wenngleich wir uns da möglicherweise irren, dass nicht jedes Holon im Universum das breit gefächerte Gewahrsein eines Menschen, zumindest eines wahrhaft menschlichen Menschen oder eines Hundes besitzt. Bäume haben ein geringeres, zumindest ein anderes Gewahrsein, Steine ein noch geringeres. Dralas, Götter und so weiter haben dagegen wohl ein sehr hoch entwickeltes Fühlen-Gewahrsein. Schamanen und Lehrer, die direkten Umgang mit den Dralas pflegen, sind der Meinung, dass wir die Dralas deswegen nicht wahrhaft sehen, weil die Intensität ihres Gewahrseins uns Furcht einflößt. Jede noch so flüchtige Begegnung mit Dralas kann schockierend und verstörend sein, weil unsere Normalität, ja unser Gefühl von uns selbst, dadurch in Frage gestellt ist. Sich mit den Dralas einzulassen, ist also nicht unbedingt ein Picknick, aber es kann aufrüttelnd sein. Was hält wohl ein Wissenschaftler von dieser Innenansicht der Holons, von der Betrachtung aus der Perspektive der ersten Person? Naja, die meisten Wissenschaftler haben uns bis vor kurzem einzureden versucht, dass nicht einmal Tiere Bewusstsein besitzen. Also kann man sich ausmalen, was sie zu der Ansicht sagen werden, dass alle Holons ein inneres Fühlen besitzen. Mystischer Unsinn, würden sie abfällig sagen.